Ein Sprecher des Außenministeriums der TVJK antwortete am 30. Juni auf die Fragen eines Journalisten der koreanischen zentralen Nachrichtenagentur im Zusammenhang damit, dass die USA jüngst durch die Veröffentlichung des Berichts über den Menschenhandel 2017 die TVJK verleumdet hatten. Darin hieß es: Die USA werden von der Weltöffentlichkeit einstimmig als die schlimmste Menschenrechtsöde der Welt und das Reich der Menschenhandelverbrechen bezeichnet. Aber sie gaben sich erneut hochmütig als Menschenrechtsrichter aus und veröffentlichten den Bericht über den Menschenhandel in anderen Ländern. Der US-Außenminister Tillerson verleumdete öfters die TVJK und ließ diesmal die böse Äußerung fallen, dass die Werktätigen der TVJK, die nach dem gesetzmäßigen Vertrag mit anderen Ländern im Ausland arbeiten, Zwangsarbeiter seien. Das zeigt eindeutig, dass die unbesonnenen Umtriebe der Trump-Administration für die Isolierung und Erdrosselung der TVJK extrem sind. Wenn der US-Außenminister daran denkt, mit sogenannten Menschenrechtskampagnen und Sanktionen die TVJK unterwerfen zu können, so ist er wahrhaft ein Ignorant, der keine Wahrnehmung für Realität hat. Selbst wenn die Anhänger von Trump wie Tillerson lauthals von Menschenrecht reden und sich vergebens mit den Sanktionen gegen uns beschäftigen, hält die TVJK diese für einen verzweifelten Versuch und Schreckensruf der Erschrockenen, die vor der sich mit dem Tag verstärkenden Macht der TVJK in Bestürzung geraten sind. Die Anhänger von Trump sollen aus der Vergangenheit von Obama, der unter dem Vorwand der Menschenrechte wagemutig die höchste Würde der TVJK anzutasten versucht und dabei einen schweren Schlag bekommen hatte, eine gebührende Lehre ziehen. Jedes Jahr veröffentlichen die USA mit aller Mühe den Bericht über den Menschenhandel. Sie sollten nicht mit diesen Papierabfällen die Welt instruieren und dumm handeln, sondern ihr schmutziges Land, Brutstätte des Bösen, wo allerlei Verbrechen wie Mord, Plünderung und Menschenhandel begangen werden, sauber reinigen. Die Armee und das Volk der TVJK beobachten wachsam die krankhaften, wahnwitzigen und unbesonnenen Konfrontationskampagnen der Trump-Administration gegen die TVJK und sind mit dem festen Willen dazu erfüllt, die Scharen des Bösen wie Tillerson erbarmungslos zu vernichten. Die USA sollen vernünftig handeln und es wäre auch für sie besser.